zum Thema Lärm am Arbeitsplatz. Das kriegst du nie wieder raus aus den Ohren. Wenn du das erst mal Jahre und Jahre, jeden Tag 8 Stunden reingekriegt hast, reingedonnert, reingehämmert, dieses Ratatam, Ratatatatam, Ratatam, das geht durch den ganzen Körper. Mit dem stemmst du dich nämlich gegen den Presslufthammer. Bis in die Zehen geht das, Ratatatam. Und der Eisenbehälter? So groß, da kriegst du bequem deine ganze Fußballmannschaft rein. Den kannst du nur mit dem Kran bewegen, so schwer ist das Ding. Da kommst dir vor, als wenn dich dieses Riesenvieh von Behälter auch noch anschreit. Schmeißt dir dein Ratatatam dröhnend aus seinem Eisenbauch zurück. Aber die Schweißnaht musst du verstemmen, der Behälter muss dicht sein, ganz klar. Das ist nun mal meine Arbeit gewesen. 1950, 51, ein paar Jahre nach dem Krieg, da habe ich angefangen. Behälter gebaut, riesige Dinger. Na, da war ich noch gut beisammen. Da hat mir der dauernde Krach nichts ausgemacht. Mann, bin ich doch froh gewesen, dass ich damals überhaupt was zu arbeiten hatte. Hauptsache war doch Arbeit damals. Junge, Junge. 26 Jahre habe ich das nur gemacht. Und jetzt mit 55, da gehöre ich zum alten Eisen. Mit 55. Ich weiß noch, als ich so ein paar Jahre gearbeitet hatte, da sagte Christel auf einmal, was ist denn los mit dir, Erwin? Brummelst vor dich hin, machst ein miesepetriges Gesicht, brüllst immer gleich los, wenn die Kinder mal was ausfressen. Fühlst du dich nicht? Mensch, habe ich damals zu ihr gesagt, komm du mal aus dem Betrieb mit Kopfschmerzen und dann immer mit so einem Kloß in den Ohren. Und die ersten paar Stunden abends habe ich kaum noch das Radio gehört, so betäubt war ich von dem Mordskrach im Betrieb. Erst am nächsten Morgen waren die Lauscher wieder voll da. Und dann habe ich ja wieder in Betrieb gemusst und da ging der Krach von vorn los. Naja, dafür habe ich dann später auch die Lärmzulage bekommen. Ein paar Groschen mehr die Stunde. Ich habe gedacht, du bist zwar abends ein bisschen schwerhörig, aber das gehört nun mal zu deinem Beruf. Und außerdem hast du ja auch was mehr in der Lohntüte. Aber mein Betriebsobmann von der Gewerkschaft, der hat mich dafür eines Tages ganz schön zusammengestaucht. Naja, Wim, bei dir ist ja nun wohl endgültig eine Schraube locker. Die paar Groschen Lärmzulage kriegst du doch nicht dafür, dass du hier kaputt gehst mit den Ohren. Kannst doch nicht deine Gesundheit verkaufen an den Betrieb. Wenn deine Ohren erstmal im Eimer sind, dann bleiben sie auch im Eimer. Dann kannst du nie wieder was hören. Ja, ich meine, ein bisschen taub sein kann ja ab und zu ganz nützlich sein, so zu Hause bei der Frau und so, aber... Nee, die Lärmzulage kriegst du, weil du die Ohrenschützer bei der Arbeit trägst, weil die Ohrenschützer deine Arbeit etwas erschweren. Das heißt, du hast dich ja wohl immer noch nicht dazu aufgerafft, dir so ein Ding auf den Kopf zu klemmen, was? Mensch, die Dinger sollen dich vor dem Lärm schützen, Mann. Begreif das doch mal. Erwin Riebold hatte schon begriffen. In seiner Fabrikhalle knallten riesige Schmiedehämmer, kreischten Putz- und Schleifmaschinen, dröhnten Metallpressen, Presslufthämmer, Fräsen, Stanzen. Der Lärm war ohrenbetäubend. Dagegen konnte er sich einigermaßen schützen, indem er sich zum Beispiel Ohrenklappen aufsetzte oder schallschluckende Watte oder Stöpsel in die Ohren stopfte. In der Fachsprache nennt man das persönliche Schallschutzmittel. Aber Erwin hasste diesen Stöpselkram, wie er es nannte. Man kann dem Lärm aber auch direkt, da wo er entsteht, zu Leibe rücken, indem man zum Beispiel besonders laute Maschinen aus einer gemeinsamen Halle verbannt. Das ist dann eine sogenannte organisatorische Lärmschutzmaßnahme. Die Maschinen bekommen entweder einen eigenen kleinen Raum oder sie werden einfach an die frische Luft gesetzt. In der Fabrikhalle ist es dann erheblich leiser. Eine andere Möglichkeit ist, den Lärm mithilfe der Technik einzudämmen. Dabei werden entweder die Maschinen von vornherein so gebaut, dass sie leise arbeiten, oder die ganze Maschine oder auch nur besonders laute Teile der Maschine werden mit schallschluckendem Material abgedichtet. Die Wirkung ist verblüffend. Die Lautstärke kann dadurch um 10, 20 dB gesenkt werden. dB? Das ist die Abkürzung für Dezibel. Wie die Länge eines Weges in Metern gemessen wird, so kann man die Lautstärke in Dezibel angeben. Dezibel ist ein physikalisches Maß. Die Lautstärke 30 Dezibel zum Beispiel entsteht, wenn jemand flüstert. Ein leises Geräusch verursacht schon 10-mal so viel Lärm, nämlich 40 Dezibel. Eine Steigerung um 10 Dezibel bedeutet also immer eine Verzehnfachung der Lautstärke. Erwin Riebold baute seine Behälter immerhin bei einem Lärm von 110 Dezibel. Aber Erwin war stur, was Ohrenschützer betraf. Tja, langsam habe ich meine Frau, und die hat vielleicht ein Organ. Sogar die habe ich nicht mehr so richtig gehört. Das war alles so ein bisschen dumpf um mich rum. Noch vor ein paar Jahren war ich am nächsten Morgen wieder klar. Aber nu blieben die Lauscher dicht. Der Kloß im Gehörgang löste sich nicht mehr auf. Aber geh mir doch weg mit dem Stöpselkram, diesen Ohrenschützern. Mann, das kneift und klemmt dir am Kopf. Da fühlst du dich auf einmal taub und überhaupt, wie sieht denn das aus? Ein erwachsener Mann mit Ohrenwärmern, wie im Winter. Von meinen Kumpeln hat fast keiner sowas übergehabt. Außerdem, ich weiß noch ganz genau einmal, mein Kollege Werner, der hatte einen Schutzhelm mit Ohrenklappen dran auf. So ganz was Tolles. Der an der Metallpresse. Und dann passiert's. In der ganzen Halle irrsinniger Krach, wie immer. Und dann schwenkt der Kran oben mit unten so einem Behälter dran. Und beim Schwenken muss der tuten. Signal geben, dass man aufpasst. Macht er auch. Tutet. Tutet nochmal. Aber mein Kollege an der Metallpresse rührt sich nicht. Ich schrei, Mann, Werner, der Kran! Nichts. Der macht ruhig weiter. Nochmal tuten. 2 Sekunden später liegt mein Kollege flach. Den Behälter vom Kran voll vor die Brust bekommen. Später im Sanitätsraum sagt er dann, der Kran hätte nicht Signal gegeben. Hat er aber. Nur Werner hat das wegen seinem tollen Ohrenschutzhelm nicht gehört. Einfach nicht gehört. Erwin Riebold hat recht. Solche Unfälle konnten passieren. Seit 1974 aber muss in den Betrieben die UVV-Lärm befolgt werden. Die Unfallverhütungsvorschrift Lärm. Die schreibt nun vor, dass ein Lärmarbeitsplatz so eingerichtet sein muss, dass besondere Unfallgefahren ausgeschlossen sind. Im Fall des Kollegen Werner hätte man zum Beispiel an seiner Maschine gut sichtbar eine Lampe anbringen können, die blinkt, wenn der Kran schwenkt. Die Lampe hätte Werner trotz des Lärms gewarnt. Was Erwin aber sonst noch über Ohrenschützer von sich gibt, ist reichlicher Unsinn. Das Klemmen und Kneifen lässt nach einiger Zeit der Gewöhnung rasch nach. Und Ohrenwärmer können einen so schönen Mann wie Erwin Riebold doch nicht entstellen. Vor allem aber ist es besser, sich mit Ohrenschutz im Betrieb taub vorzukommen, als keine Schützer zu tragen und dann im Leben wirklich taub zu sein. Irgendwann ist dann Kollege Hans nicht mehr in Betrieb gekommen. Er war schon über 30 Jahre Karosserieschlosser gewesen. Und nur mit einmal war er nicht mehr da. Das war ein Schlag für uns alle. Abends am Stammtisch hat er dann ausgepackt. Ich habe das nicht so alles genau mitbekommen, wegen meiner Ohren. Der Arzt hätte Hans untersucht jedenfalls. Und auf dem Gesundheitsbericht hätte er geschrieben, zur weiteren Lärmarbeit untauglich, wegen Lärmschwerhörigkeit. Hans meinte, so ein bisschen taub sein gehörte doch zu einem richtigen Schlosser dazu. Aber nichts. Mit der Arbeit war Sense. Der war reichlich durch den Wind danach, der Hans. Hans war nun lärmschwerhörig. Bei ihm hatte es genauso angefangen wie bei Erwin Riebold. Anfangs war er ebenso brummig gewesen wie Erwin, hatte oft Kopfschmerzen, ging leicht in die Luft, war häufig niedergeschlagen. In der Fachsprache der Arbeitsmedizin nennt man solche Beschwerden psychovegetative Störungen. Dazu gehören auch Herz- und Kreislaufbeschwerden und Magenschmerzen. Der Lärm kann einem Menschen also buchstäblich auf den Magen schlagen. Lärm macht tatsächlich krank. Später konnte Hans nach der Arbeit nicht mehr so richtig hören. Aber das war am nächsten Morgen wieder vorbei. Die Mediziner nennen dieses Krankheitsstadium die temporäre Vertäubung, also zeitweiliges Taubsein. Ein paar Jahre später aber ging diese zeitweilige Taubheit nicht mehr zurück. Sie hatte sich durch den dauernden Lärm verwandelt in eine permanente, eine dauernde Vertäubung. Hans blieb schwerhörig und er wird es sein ganzes Leben lang bleiben. Denn Lärmschwerhörigkeit ist nicht heilbar. So wie bei Hans entsteht die Lärmschwerhörigkeit normalerweise bei allen Menschen, die ungeschützt unter Lärm arbeiten. 30 Jahre, etwa so lange braucht es, bis man lärmschwerhörig wird, 30 Jahre lang, 8 Stunden pro Tag, hatte Hans einen Lärm von mehr als 85 Dezibel in seine Ohren dröhnen lassen. Und zwar in seine offenen Ohren. Denn genauso wie Erwin hatte es Hans als unter seiner Würde gefunden, Ohrenschützer zu tragen. Eine Lautstärke von mehr als 85 Dezibel aber zerstört auf die Dauer die Sinneszellen im Innenohr eines jeden Menschen. Und diese Zerstörung kann nicht wieder geheilt werden. Man bleibt taub. Nach der Sache mit Hans haben dann schon mehr Kollegen bei uns die Ohrenschützer getragen. Aber ich fand, es musste hauptsächlich den Maschinen an den Kragen gehen. Die mussten jetzt endlich leiser werden. Hab dann mal mit unserem Betriebsobmann darüber geschnackt. Also wir haben da seit 1974 die Unfallverhütungsvorschrift Lärm. Ich schreibe vor, warte mal, hier steht es. Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Arbeitsstätten so eingerichtet sind und Arbeitsverfahren so gestaltet sind und angewandt werden, dass auf die Versicherten, das bist auch du, Erwin, kein Lärm einwirkt. Denn was Lärm ist, das sagt die Vorschrift auch. Lärm ist Schall, der das Gehör schädigen kann oder zu besonderen Unfallgefahren führt. Das ist doch ganz klar, der Unternehmer muss dich gegen solchen Lärm schützen. Aber sag mal, trägst du nur inzwischen die Ohrenschützer? Du, dazu bist du gesetzlich auch verpflichtet. Am nächsten Tag bin ich mit ein paar Kollegen gleich hoch zum Betriebsleiter. Der sollte nur was unternehmen, die Maschinen leiser machen. Selbstverständlich steht auch für uns der Schutz des arbeitenden Menschen an erster Stelle. Die Unfallverhütungsvorschrift Lärm ist ja auch von uns mitgeschaffen worden. Aber es gibt nun halt einige Maschinen, bei denen der Lärm einfach nicht zu vermindern ist, wo es technisch nicht möglich ist, die Maschinen leiser zu machen. Die Unfallverhütungsvorschrift schreibt in einem solchen Falle vor, dass der Unternehmer Ohrenstöpsel, Ohrenschützer und so weiter zur Verfügung stellen muss. Aber auch, dass die Arbeitnehmer, also Sie, meine Herren, diese Schützer tragen müssen. Ach, wir wollen aber hoffen, dass der Stand der Technik uns eines Tages leise Maschinen bescheren wird. Der Stand der Technik? Das ist eine ziemlich fragwürdige Sache. So sagen zum Beispiel manche Unternehmer, nein, so ein Lärmschutz ist technisch noch nicht möglich. Während andere den betreffenden Lärmschutz bereits in Betrieb haben. Natürlich gibt es manche Maschinen, die technisch einfach nicht leiser gemacht werden können. Aber man sagt auch sehr oft, man sei technisch noch nicht so weit, nur um die Kosten für den Lärmschutz zu sparen. Lärmschutz ist teuer, aber Lärmkrankheiten sind es auch. So schätzt man, dass in der gesamten gewerblichen Wirtschaft etwa 2 Millionen Menschen durch Lärm gesundheitlich gefährdet sind. Die Berufskrankheit Lärmschwerhörigkeit steht in der Metallindustrie an erster Stelle aller 47 Berufskrankheiten. 2/3 aller in dieser Industrie vorkommenden Berufskrankheiten sind auf Lärm zurückzuführen. Man hat errechnet, dass 1985 etwa 345 Millionen Mark jährlich als Entschädigung an Lärmschwerhörige zu zahlen sein werden. Eine ungeheure Summe. Deshalb hat man vor einigen Jahren in den Betrieben ärztliche Untersuchungen der lärmgefährdeten Arbeiter eingeführt. Und eines Tages musste auch Erwin Riebold zu einer solchen Gehöruntersuchung. Ich war vielleicht fertig, als ich das Ergebnis dann gelesen hatte. Herr Riebold darf wegen Lärmschwerhörigkeit nicht länger in Lärmbereichen beschäftigt werden. Ich und nicht mehr als Behälterbauer arbeiten. Was sollte ich denn sonst tun? Das hatte ich doch 26 Jahre lang gemacht. Tja, und andere Arbeit war auch nicht mehr. Ich wäre schon zu alt. Aber 55 Jahre, das ist doch kein Alter. Da saß ich nur. Auf einmal arbeitslos. Und dazu noch lärmschwerhörig. Das Schlimmste aber ist, ich kann die Kumpel am Stammtisch nur noch hören, wenn die schreien. Ich bin da jetzt kaum noch. Meistens nur noch zu Hause. Und auf der Straße muss ich auch höllisch aufpassen. Ich höre ja kein Auto mehr. Und beim Fernsehen kann ich mir nur noch die Bilder begucken. Meine Frau, naja, wir reden nicht mehr so viel miteinander wie früher. Irgendwie fühle ich mich ganz schön allein. Als ob ich ohne Ohren nicht mehr so richtig zum Leben dazugehöre.